Kundgabe 2756. Empfangen durch Bertha Dudde am 28.05.1943. Des Geistes Kraft. So lasset euch belehren und sträubet euch nicht gegen die Übermittlungen von oben. Bedenket, dass ihr unwissend seid und dass euch das rechte Wissen, die Wahrheit, nur von oben zugeleitet werden kann, dass ihr es direkt oder indirekt in Empfang nehmen müsset, wollet ihr geistig reifen. Solange ihr aber nur euren Verstand tätig werden lasset und des Geistes Kraft nicht in Anspruch nehmet, werdet ihr schwerlich in der Wahrheit stehen, weil die Wahrheit mein Anteil ist und bleiben wird, die nur durch meinen Geist zur Erde geleitet werden kann. Es kann die Wahrheit nur von mir ausgehen, weil sie in mir ihren Ursprung hat. Sie kann aber auch nur dorthin ausstrahlen, wo sich die Herzen mir öffnen, wo also bewusst diese Ausstrahlung, das Wirken meines Geistes, begehrt wird. Es muss im Menschen der Wille rege geworden sein, in Verbindung mit mir zu stehen. Dann ist durch diesen Willen auch schon die Verbindung mit mir hergestellt, insofern, als dass meine Kraft in Form von rechten Gedanken auf den Menschen überströmt und er mir nun immer eifriger entgegendrängt. Und diese Gedanken sind schon Übermittlungen aus dem geistigen Reich. Diese Gedanken sind förderlich für die Seele, und durch diese Gedanken wird euch mein Wille offenbar, und ihr werdet dann alles erfüllen, was ich gedanklich von euch fordere, weil ihr erkennet, dass dies mein Wille ist. Suchet die Verbindung mit mir durch Gebet zu vertiefen, wenn euch die Welt daran hindern will, und horchet, was ich euch gedanklich zu tun heiße. Und es wird immer das Gebot der Liebe in euch ertönen. Immer werdet ihr meine Stimme vernehmen, die euch zum Liebeswirken anregt. Und so ihr dieser Stimme folget, verbindet ihr euch immer inniger mit mir. Und ihr vernehmet auch immer klarer meine Stimme. Eure Gedanken sind klar und geordnet. Euer Wissen nimmt zu. Ihr steht in der Wahrheit und reifet an eurer Seele. Denn mein Geist, meine Kraft wird in euch wirksam. Und nur meines Geistes Kraft bringt dies zu Wege, dass ihr fortschreitet auf dem Wege der Entwicklung. Nur meines Geistes Kraft vermittelt euch die Wahrheit und drängt euch zum Liebeswirken. Amen.